DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit K-Ho. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit K-Hole. We'll be right back. on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit K.O. future. Thank you. future. Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21 4x die 0@mdr.de. We'll be right back. Mindset on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit K-Ho. We'll be right back. Sputnik Heimspiel.